Hört dieses Wort, ihr Basanskühe auf dem Berge Samarias, die die Geringen bedrücken, die Dürftigen zermalmen, die zu ihren Herren sprechen, schaff uns zu trinken. Der Herr Jahwe hat bei seiner Heiligkeit geschworen, fürwahr, es sollen Tage über euch kommen, da wird man euch anangeln bis auf die letzten an Fischhaken emporziehen. Dann werdet ihr durch die Breschen hinauslaufen, eine jede stracks vor sich hin, und werdet eure Götzen wegwerfen, ist der Spruch Jahwes. Zieht nur nach Bethel und verübt Schandtaten. Zieht nur nach dem Gilgal und verübt viele Schandtaten. Bringt nur am Morgen eure Schlachtopfer, am dritten Tag eure Zehnten dar. Verbrennt nur gesäuerte Brote als Dankopfer und fordert mit lautem Ruf zu freiwilligen Gaben auf. Denn so tut ihr gern, ihr Israeliten. Ist der Spruch des Herrn Jahwe. Wohl erhielt ich euch die Zähne blank in allen euren Städten und ließ es an Brot in allen euren Wohnsitzen mangeln, und doch habt ihr euch nicht zu mir bekehrt, ist der Spruch Jahwes. Wohl verweigerte ich euch den Regen, als noch 3 Monate bis zur Ernte waren, und ließ wiederholt auf die eine Stadt Regen fallen, auf die andere Stadt nicht, das eine Feld wurde vom Regen getroffen, während das andere Feld, das der Regen nicht traf, verdorrte, wohl wankte man wiederholt aus 2, 3 Städten zu einer Stadt, um Wasser zu trinken, ohne dass man seinen Durst stillte. Und doch habt ihr euch nicht zu mir bekehrt, ist der Spruch Jahwes. Ich strafte euch mit Brand und mit Rost, ich ließ eure Gärten und Weinberge vertrocknen, eure Feigenbäume und Ölbäume fraßen die Heuschrecken ab. Und doch habt ihr euch nicht zu mir bekehrt, ist der Spruch Jahwes. Ich sandte eine Pest unter euch wie einst gegen Ägypten, ich erschlug eure kriegstüchtige Mannschaft mit dem Schwert, dazu wurden euch eure Rosse weggenommen, und ich ließ euch den Gestank eures Lagers gerade in die Nase steigen. Und doch habt ihr euch nicht zu mir bekehrt, ist der Spruch Jahwes. Ich bewirkte einen Umsturz unter euch, so wie Gott einst Sodom und Gomorra umstürzte, dass ihr einem aus dem Brande geretteten Holzscheite glicht. Und doch habt ihr euch nicht zu mir bekehrt, ist der Spruch Jahwes. Darum werde ich also mit dir verfahren, Israel, weil ich denn solches an dir tun will, so bereite dich, Israel, deinem Gotte gegenüberzutreten. Denn fürwahr, es ist einer, der die Berge gebildet und den Wind geschaffen hat, der dem Menschen kundgibt, was er im Sinne hat, der das Morgenrot in Dunkel verwandelt und über die Höhen der Erde dahinschreitet, Jahwe, Gott der Herrscharen, ist sein Name.